Sonntag, Sonntag, da ruhte William Elmore von seiner Arbeit aus. Er war ein armer Briefträger, nur in Baltimore stand sein Haus. Black and white, unite, unite, schrieb er auf ein Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Montag, Montag, ein Tag in Baltimore, sprach er zu seiner Frau. Ich will nicht länger Briefträger sein, ich geh nach Süden auf Tour. Black and white, unite, unite, steht auf seinem Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Dienstag, Dienstag, ein Tag in Eisenbahn, zugefragte William Elmore. Manch einer nach dem Schild, das er trug, und wünscht ihm Glück für die Tour. Black and white, unite, unite, steht auf seinem Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Mittwoch, Mittwoch in Alabama, ein Tag ging er auf der Chaussee. Weit vor der Weg nach Birmingham, taten die Füße ihm weh. Black and white, unite, unite, steht auf seinem Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Donnerstag, Donnerstag hielt der Sheriff ihn an, sagte, du bist doch weiß. Sagte, was geht den Nigger dich an, Junge, bedenke den Preis. Black and white, unite, unite, steht auf seinem Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Freitag, Freitag lief ihm ein Hund hinterher, wurde sein guter Freund. Abend schon traf er Steine, sie schwer, sie gingen weiter zu zweit. Black and white, unite, unite, schrieb er auf ein Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Sonnabend, Sonnabend, ein Tag war furchtbar heiß, kam eine weiße Frau, gab ihm einen Drink und heimlich sprach sie, ich denk wie sie ganz genau. Black and white, unite, unite, steht auf seinem Schild. White and black, die Schranken weg, und er ging ganz allein. Sonntag, Sonntag, ein blauer Sommertag, lag er im grünen Gras. Blühten drei rote Nelken, blutrot auf seine Stirn ist so blass. Black and white, unite, unite, steht auf seinem Schild. White and black, die Schranken weg, und er starb ganz allein. Und er bleibt nicht allein.